Und jetzt kommen unsere wunderbaren Prediger. Ich weiß gar nicht, wer fängt an. Ja. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Halleluja. Und er möchte, dass wir stark sind, stark werden. Das heißt in Epheser 6, das hatte ich so stark, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Möchtest du stark und immer stärker im Herrn werden? Halleluja. Also im Geist sind wir schon stark, haben wir alle Stärke, aber er möchte, dass wir auch in unserer Seele und in unserem Körper stark sind. Halleluja. Er sagt dafür, zieht die ganze Waffenrüstung an. Es gibt eine Waffenrüstung. Und das Gute ist, wenn wir die einmal angezogen haben, dann müssen wir sie nicht ausziehen wieder. Es gab mal so eine Lehre, wir ziehen die morgens immer an, um 7 oder wann du aufstehst und abends dann wieder, oder manche stehen um 5 auf, egal, und abends ziehen wir dann wieder aus, weil man könnte ja nicht mit Rüstung schlafen. Das ist aber sehr im Natürlichen gedacht. Also du kannst deine Waffenrüstung, du sollst deine Waffenrüstung immer anbehalten. Die gilt Tag und Nacht, ja. Was nicht heißt, Gott schützt natürlich. Er ist unser Schutz. Aber wir haben eine Rüstung bekommen gegen die Anschläge und Attacken der Finsternis. Er sagt hier, also zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also nicht gegen Menschen, überhaupt nicht, sondern sie ist gegen. Wogegen ist er? Gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und deshalb sagt er, greift die ganze Waffenrüstung. Er möchte, dass du jedes Teil der Rüstung anhast. Also dass du vollkommen bedeckt bist von dieser Waffenrüstung Gottes. Damit ihr an dem bösen Tag, also wenn üble Sachen plötzlich an dich rankommen, zum Beispiel, damit ihr stehen könnt. Gott möchte, dass wir stehen. Halleluja. Sag mal, stehen. Stehen. Er möchte, dass wir stehen. Was nicht heißt, dass wir, wenn der Heilige Geist kommt, aber nur wenn der Heilige Geist kommt, genau, umfallen. Aber das ist auch ein, ja, das ist in ihm, ja. Und dann sagt er, nun steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Halleluja. Wir stehen an den Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wir haben den Gürtel der Wahrheit an. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Evangelium. Es gibt keine Wahrheit außerhalb des Evangeliums. Und du, mach es dir bewusst. Ich bin umgürtet mit der Wahrheit. Ich lass nur die Wahrheit Gottes in meinem Leben gelten. Ich kick die Lügen raus, wie wir es gerade hatten im Wort. Wenn Lügen an mich rankommen, die normalerweise durch Gedanken, Worte rankommen, einfach dann kick ich sie weg. Und ich mache bewusst, nein, es gibt eine Wahrheit, in der stehe ich und zwar felsenfest. Und ich habe diesen Gürtel an. Und der hält alles zusammen, dieser Gürtel. Die Wahrheit, der hält alles zusammen. Und dann gibt's den bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist auch so was Starkes. Wir sind bekleidet, ja, mit Gerechtigkeit. Jesus wurde Ungerechtigkeit, komplette Ungerechtigkeit am Kreuz, damit wir die Gerechtigkeit Gottes sein können. Halleluja, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja, sag mal, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wow, Jesus wurde ungerecht, damit wir gerecht sein können. Und diese Gerechtigkeit, die ist nicht heute da und morgen, wenn du einen schlechten Tag hast, bist du plötzlich ungerecht, sondern wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein für alle Mal die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt nicht, dass du nicht mal einen Fehler machst oder irgendwas, ja, nicht Gutes machst, aber du bleibst die Gerechtigkeit Gottes und du behältst diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes an. Und der ist bombenfest. Halleluja. Er schnürt dich nicht ein. Er ist dein Schutz. Er ist unser Schutz gegen alle komischen anderen Gedanken. Und beschut, an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden, wo wir sind. Und ich finde es so stark, es ist das Evangelium des Friedens. Das heißt, wir bringen Frieden. Du bringst Frieden überall hin, da, wo du bist. Wir bringen Frieden, weil die Menschen brauchen Frieden mit Gott. Paulus schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das, was die Menschen und was wir, als wir Jesus noch nicht kannten, am dringendsten brauchten, war, dass wir Frieden mit Gott haben. Weil solange du keinen Frieden mit Gott hast, irrst du umher, bist unruhig, bist unsicher, bist voller Unfrieden. Aber wenn du ihn gefunden hast und er dich, dann hast du Frieden mit Gott. Und diesen Frieden bringen wir weiter und sagen den Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Du kannst diesen Frieden haben. Diesen Frieden, der höher ist als jeder Gedanke, der in jeder Situation gilt, egal was kommt. Es ist das Evangelium des Friedens. Frieden mit Gott, Frieden auch mit uns selber, Frieden mit der Vergangenheit und Frieden mit den Menschen um uns rum. Juhu! Halleluja! Unser Leben ist ein Leben, das von Frieden geprägt wird. Das heißt nicht, dass alle Menschen mit uns vielleicht immer Frieden haben. Aber wir haben Frieden mit Gott, mit uns selbst und mit allen Menschen. Das ist echt das beste Leben. Halleluja! Also das haben wir an. Diese Schuhe, Halleluja. Dann ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Halleluja. Willst du mal ergreifen? Ich muss mal hinlegen. Ergreif mal den Schild des Glaubens. Halleluja. Wenn immer ein Pfeil kommt, tschack, tschack, tschack, tschack, tschack, tschack, tschack, tschack, tschack, tschack. Den Schild des Glaubens, jeder feurige Pfeil. Und früher in der Media, das sind richtig, also es ist nicht so ein kleines Ding, ja, sondern das sind richtige große Schilde, die Armee hatte, die römische Armee, und daher ist es auch genommen. Wir haben einen großen Schild und da ist alles, wird da abge, egal welcher Hasta la Vista Man kommt, du, dein Schild des Glaubens, das wehrt jedes ab. Du stehst im Glauben. Woher kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und Lesen und Meditieren. Merkst du, wie immer stärker Glaube in dir kommt? Und wenn dann ein komischer Fall kommt, sagst du gleich, nein, in Jesu Namen, es ist nicht die Wahrheit, sondern ich wehr es ab. Und was ergreifen wir dann am Ende? Halleluja. Ich habe doch nichts vergessen. Den Helm des Heils nehmen wir. Der ist auch für unsere Gedanken des Heils. Ja, wir haben dieses Wissen, diese Offenbarung, dieses tiefe Wissen in uns. Wir sind errettet. Halleluja, es kann uns keiner streitig machen. Wir haben Ja zu Jesus gesagt und das haben wir nicht zurückgenommen und das werden wir auch nicht zurücknehmen. Und wenn jemand das irgendwie anficht, irgendwie, dann sagen wir, nein, ich bin gerettet, Jesus ist mein Herr. Ich habe den Helm des Heils auf und auch Heilung und alles, was da reinpasst. Du hast den Helm des Heils auf über deinen Gedanken. Schutz für deine Gedanken, dass deine Gedanken komplett geschützt sind. Ich kann das auch selber immer wieder sagen. Ich nehme diesen Helm des Heils. Ich binde meine Gedanken in den Gehorsam gegen Christus. Alle meine Gedanken ab in den Gehorsam gegen Christus. Halleluja. Unter ihn. Ihr ordnet euch unter. Das muss man den Gedanken mal sagen, weil manchmal wollen sie ihr Eigenleben leben. Aber unsere Gedanken sind nicht dazu, da Eigenleben zu leben, sondern sich unter die Wahrheit des Evangeliums zu beugen. Und dann geht's uns richtig gut und den Gedanken geht's auch gut. Halleluja. Und als letztes ergreifen wir das Schwert des Geistes. Und das ist Gottes Wort. Halleluja. Du ergreifst das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Mit dem haust du, was immer sich dir in den Weg stellen möchte, haust es weg. Halleluja. Du, ja, stell dir vor, du bist in einem Dschungel, da brauchst du ein Schwert. Dass alle Lianen oder was auch immer so ist, dass sie wegkommen. Und so geht der Weg weiter mit dem Wort Gottes. Ja, wir gehen unseren Weg mit den Verheißungen des Wortes Gottes. Und so gehen wir. Und so sind wir stark. Weißt du, in dieser Waffenrüstung mit all diesen Teilen, wie gesagt, wir haben die an. Wir machen sie uns halt immer wieder bewusst und es ist gut und so werden wir stark, dass wir uns bewusst machen, wir haben diese Waffenrüstung an, wir stehen gegen alles, was der Feind irgendwie abfeuern möchte und wir sind von oben bis unten unter dem Schutz von Gott, von seinem Wort, von seiner Wahrheit. Wir sind die Gerechtigkeit, wir haben den Helm des Heils auf, Wir haben den Schild des Glaubens, mit dem wir alles abwehren können. Und wir haben das Schwert des Geistes. Und das ist scharf. Halleluja. Und es durchschneidet alles, Mark und Bein und so weiter. Und so gehen wir unseren Weg. Halleluja. Immer weiter, jeden Tag mit dieser Gewissheit. Ich bin geschützt. Ich gehe meinen Weg. Es kann sich mir nichts in den Weg stellen. Einfach, es ist alles da. Ich habe alles, was ich brauche. Halleluja. Um ein Gewinner zu leben, weil du bist hier, um ein Sieger und ein Gewinnerleben zu leben. Nicht besiegt, immer in der Ecke zu liegen, sondern wirklich zu laufen, deinen Lauf zu laufen. Und zwar in Freude, in Leichtigkeit, in Jubel, in dem Bewusstsein, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Und so gehst du und so gehen wir. Amen. Du hast die Waffenrüstung Gottes angezogen. So stark, wirklich stark. Ich sag dir, ich gebe dir zum Anfang eine Stelle, und zwar Johannes 14, 23. Da antwortete Jesus auf die Frage von Judas, der fragt: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und Jesus sagt: Wenn jemand mich liebt, wer von euch liebt Jesus? Das ist stark. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, sage ich dir. Geht's weiter? Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Jesus, ich habe jetzt alle Hände gesehen, also Jesus hat Wohnung bei dir gemacht. Jesus hat Wohnung bei dir gemacht. Weißt du, er ist eingezogen in dich hinein. Weißt du, vom Verstand her keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, aber er ist eingezogen. Ja, Jesus ist eingezogen und er hat, weißt du, und der Vater kommt gleich mit und der Heilige Geist ist auch noch mit dabei. Ja, also du hast wirklich das volle Paket bekommen. Ja, und weißt du, wenn mir kommt's manchmal so vor, also merke ich bei mir selber oder auch einfach, wenn ich andere Christen einfach sehe oder erlebe, wie sie sich verhalten, weißt du, dann denke ich mir, weißt du, die verhalten sich nicht so, wie wenn Jesus jetzt da eingezogen wäre. Ja, also wenn Jesus sagt, ich meine, einfach mal ein weltliches Beispiel, ja, stell dir vor, was ich immer bekannt ist, Günther Jauch, ja, kommt zu dir, klopft an und sagt: Hey, darf ich reinkommen? Ja, und sagt: Servus, wie geht's? Ja, weißt du, wenn jemand, ja, ich will dir das irgendwie klar machen, weißt du, wenn jemand zu dir kommt in deine Wohnung, in dein Haus, ja, und du machst ihn auf, du hast ihn eingeladen, sagst: Jawohl, komm rein, lass uns Kaffee trinken. Ich meine, was machst du dann? Du lässt ihn doch auch nicht einfach am Tisch sitzen und gehst dann irgendwie raus zum Rasenmähen oder was weiß ich, machst irgendwas. Oder? Also ich hoffe nicht. Und weißt du, umso mehr, ja, ich meine, wenn du Günther Jauch am Tisch sitzen hast, ich meine, ich hätte schon ein paar Fragen an ihn zum Beispiel, ja. Ich würde da schon irgendwie mal nachfragen, ja. Würde mich schon gern mal mit ihm unterhalten, ja. Und, aber weißt du, das ist einfach jetzt nur ein weltliches Beispiel, aber weißt du, wie viel Stärke ist, wenn Jesus bei dir eingezogen ist? Wenn Jesus in deinem Haus ist, ja? Wenn Jesus in deiner Wohnung ist, wenn er sagt: Hey, ich bin eingezogen, der Vater ist auch da, der Heilige Geist, den habe ich auch dabei, ja? Jetzt geht's los, ja? Jetzt geht's los, weißt du? Und wenn er bei dir wohnt, wenn er in dir wohnt, weißt du, du kannst dich mit ihm unterhalten, ja? Du kannst mit ihm zusammen Mittag essen, ja? Ihr könnt euch, was weiß ich, einen schönen Abend machen, ja? Ja? Weißt du, er ist immer da. Er ist immer da. Ja, weißt du, ich glaube schon, manchmal verhalten wir uns noch so, weißt du, Jesus, ah ja, wir haben irgendwann mal gesehen, er ist da, Servus, schön, dass du da bist. Ja, ich muss jetzt weitermachen. Ja. Der Alltag geht weiter. Ja, Rasen mähen, Auto putzen, was auch immer. Ja. Aber wenn Jesus da ist, weißt du, er will Gemeinschaft mit dir haben. Er in dich eingezogen ist, dann will er alles mit dir zusammen machen. Er will wirklich, dass du mit ihm in Einheit lebst. Er will dich übernehmen. Er will dich übernehmen. Ich meine, stell dir das vor, das ist tatsächlich so, geistlich gesehen ist es so. Weißt du, du hast jemand, der dir jeden Tag die allerbesten Tipps gibt. Ja, du hast jemand, hey, mach das so, schau mal hier, willst nicht da nochmal nachfragen oder was werden da damit? Ja, weißt du, stell dir das vor. Jesus lebt in dir, der Heilige Geist lebt in dir, gibt dir den ganzen Tag gute Ratschläge, ja. Das ist das, was der Heilige Geist macht, ja. Und, weißt du, lass sie nicht irgendwo in der Ecke stehen, ja. Und beachte sie nicht, sondern, weißt du, tausch dich mit ihnen aus. Tausch dich mit Jesus aus, wenn er schon bei dir wohnt, ja. Wenn er schon mit dir zusammenlebt. Tausch dich mit ihm aus. Hab Gemeinschaft mit ihm. Ja? Frag ihn, sprich mit ihm. Ja? Weißt du, es ist einfach alles letztlich, was wir tun auf dieser Welt, sollte aus der Gemeinschaft mit Jesus raus passieren. Ja? Weißt du, das ist einfach unser Maßstab. Ja? Dass wir alles, was wir tun, alles, was wir anfassen, alles, was wir machen, wenn wir unseren Job tun, wenn wir mit unserer Familie zusammen sind oder sonst irgendwo unterwegs sind. Weißt du, wir machen einfach alles aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus. Alles, weißt du, überall, er sollte überall beteiligt sein. Ja, überall, wo wir sind, was wir machen, sollte er wirklich mitsprechen können. Ja, und nicht eben, dass wir ihn in irgendeine Ecke stellen und sagen, ja, ach so, da war doch, irgendwo war doch mal Jesus. Kürzlich war er doch noch da. Weißt du, wenn dir das so aufgeht, geistlich gesprochen, weißt du, dann wird's Zeit, einfach dich wieder mit ihm hinzusetzen und sagen, komm, lass uns Gemeinschaft haben, lass uns austauschen. Was hast du vorbereitet? Weißt du, wir sind ja jetzt auch gerade, wir hatten jetzt oft auch Botschaften jetzt fürs neue Jahr und was einfach fürs neue Jahr dran ist oder was Gott für dich persönlich vorbereitet hat. Weißt du, tausch dich mit ihm darüber aus. Ja, es geht nicht drum, jetzt vielleicht gerade am Anfang des Jahres das einmal zu hören und dann sagen, ja gut, schreib's mir halt irgendwie auf, jetzt habe ich meinen Plan, sondern Bleib da dran, ja. Wenn er dir Dinge zeigt, die du dieses Jahr tun sollst, weißt du, wie gesagt, schreib's dir auf, notierst dir, ist wirklich wichtig, dir Dinge aufzuschreiben. Wir haben es ja auch mit den Traumbüchern, dass du sie wirklich aufschreibst, vor Augen hältst, ja. Aber tausch dich mit Jesus einfach drüber aus, ja. Sprich einfach mit ihm, sag ihm, hey, das ist wirklich mein Ziel, was ich einfach für dieses Jahr habe, ja. Und da will ich wirklich dranbleiben. Das will ich sehen, dass es sichtbar wird in meinem Leben, ja. Ich will wirklich sehen, dass Leute durch meine Hände, wenn ich sie hier auflege, dass sie wirklich geheilt werden, ja. Und dann sagst du, Jesus, das will ich sehen, ja. Und du bleibst mit ihm in Kontakt, weißt du, und du legst vielleicht allem die Hände auf, da passiert nichts, du legst dem zweiten die Hände auf, passiert vielleicht auch noch nichts, ja. Aber du sagst, Jesus, Was ist's? Was kann ich anders machen? Ja, nicht einfach gleich irgendwie völlig in Depression verfallen und sagen, oh, bei mir passiert eh nie was, ja, sondern bleib da wirklich dran, ja. Sag, Herr, was kann ich anders machen? Ist vielleicht was anderes dran, ja? Soll ich, was ich, bevor ich die Hände auflege, soll ich Ihnen vielleicht erstmal das Evangelium geben, ja? Oder wie auch immer, er wird's dir zeigen, ja? Er wird's dir zeigen, aber bleib wirklich dran. In diesem Kontakt, in diesem Austausch mit ihm, ja, wirklich permanent, wirklich, ja, einfach, ja, dieser Austausch von morgens, wenn du aufstehst, bis abends, wenn du ins Bett gehst, weißt du, bleib einfach dran, sprich mit ihm, ja. Ja, du kannst mit ihm so sprechen, wie du mit deinem Ehepartner dich unterhältst, ja, oder tagsüber mit deinem Arbeitskollegen. Sind vielleicht weltliche Gespräche, aber weißt du, du kannst dich Du kannst dich mit Jesus wirklich jederzeit austauschen. Ja? Du kannst dich austauschen mit ihm. Und er zeigt dir wirklich Dinge. Er möchte uns, ich glaube, er möchte uns einfach noch so viel mehr zeigen. Ja? Er möchte uns wirklich weiterführen. Das heißt ja, weißt du, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen von Kraft zu Kraft. Ja? Weißt du, da ist permanenter Fortschritt. Da geht's immer weiter. Bei Gott gibt's nie einen Stillstand. Bei Gott gibt's keinen Stillstand. Also das geht nicht, auch wenn es uns manchmal vielleicht so vorkommt, bei Gott gibt es keinen Stillstand. Ja, weißt du, ja, bei Gott, der hat vielleicht ein anderes Zeitfenster wie wir, ja, danke. Ja, weißt du, wenn es dir manchmal nicht schnell genug gehen kann, dann sagt Gott vielleicht, ja, sachte, bleib dran, aber in meinem Tempo, ja, oder andersrum, ja, wenn du ungeduldig bist oder ja, egal, aber bleib, weißt du, dann, er hat wirklich einen Plan für dich und er hat das richtige Tempo, ja, und er wird dich auch in diesem Plan und in diesem Tempo wirklich ganz präzise leiten, ja, und er zeigt dir heute Dinge, die für heute wichtig sind und er wird dir morgen Dinge zeigen, die für morgen wichtig sind und nächstes Jahr wird er dir wieder andere Dinge zeigen, ja, und so gehen wir einfach im Austausch mit ihm, wirklich ein Leben in Gemeinschaft, ja, mit Jesus und im Leben in Gemeinschaft untereinander, wie wir alle. Ja, seid ihr da dabei? Amen. Ja, Leben mit Jesus ist einfach schön. Da gibt es keine Worte. Das kann man gar nicht beschreiben. Es ist wirklich was man erleben muss. Ne? Weil er ist da, weißt du, er ist immer, immer da. Und ich denke, das wird uns auch immer bewusster und bewusster, dass Jesus in uns lebt und was es auch bedeutet, dass Jesus in uns lebt. Weil das ist so unglaublich, das können wir mit unserem Verstand gar nicht erfassen, sondern das muss uns Geist Gottes einfach offenbaren. Weil das sprengt jede Dimension unseres Verstandes, sprengt es einfach, weil das so gewaltig ist und weil das so ein Geschenk ist. Und das haben wir auch noch aus Gnade bekommen. Das ist ja auch noch der Hammer. Alles aus Gnade haben wir bekommen. Und das ist, weißt du, da können wir nur in Anführungszeichen, wegen dem können wir jeden Tag singen und jubeln und tanzen und uns freuen und lachen und hüpfen und springen, weil Jesus uns so ein wunderbares Geschenk einfach gemacht hat. Und das, was auch noch dazu kommt, durch das, dass er in uns wohnt, hat er uns ja alles mitgegeben, was wir brauchen. Ne, was Pastorin Irina auch gesagt hat, die ganze Waffenrüstung Gottes hat er uns mitgegeben. Wir haben in jeder Situation alles, was wir brauchen. Das heißt, egal wie der Umstand ist, egal was ich gerade auftürmen will, wir brauchen nie den Kopf hängen lassen, wir brauchen nie traurig sein, wir brauchen uns nie Sorgen machen oder ausmalen, oh meine Güte, wie wird es denn und wenn das denn eintrifft und wenn das denn eintrifft, weißt du, die Zeit, wo wir uns Gedanken und Sorgen gemacht haben, die ist definitiv vorbei. Stimmst du mir dazu? Weißt du, und wenn wir gerade von der Waffenrüstung gesprochen haben, Jesus hat uns eine Waffenrüstung gegeben, die ist so cool und die liebe ich unendlich, weil das ist nämlich die Freude. Und wenn irgendwas ist, was dich angreifen will, weißt du, dann kommt diese Freude hervor. Und warum? Das ist keine Schadenfreude, sondern es ist die Siegesfreude. Ja, ein Sieger, der lacht. Ein Sieger ist nicht traurig oder depressiv oder sorgt sich, sondern ein Sieger weiß, ja, ich bin ein Sieger. Sag mal, ja, ich bin ein Sieger. Und was ist, wenn du weißt, dass du ein Sieger bist? Dann freust dich. Dann freust du dich, weil du ein Sieger bist, weil Jesus dich zum Sieger gemacht hat. Und gleichzeitig gibst du Jesus Ehre. Weißt du, wenn mir Umstände hin und der Kopf hängt und traurig sind, ich sag dir eins, es ist kein Kunststück. Das ist einfach Leben, so wie wir gelebt haben, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Aber Jesus hat uns ja ein neues Leben gegeben. Das heißt, es muss was anderes sein, wenn wir ein neues Leben haben. Also heißt es, wenn wir Umstände haben, leben wir nicht mehr so wie vorher. Wir lassen nicht mehr den Kopf hängen und sind traurig, sondern wir wissen, ja, ich bin ein Sieger. Jesus hat alles für mich vollbracht. Ich kann fröhlich sein, ich kann tanzen, ich kann lachen, ich kann singen. Und ich darf, egal wie es stürmt oder schneit, ich darf in seinem Frieden und in seiner Ruhe leben. Aus ihm heraus. Und das, weißt du, das ist Anbetung. Das ist Anbetung. So beten wir Gott in unserem Alltag an, indem wir das tun, was sein Wort sagt. Und sein Wort sagt, wir brauchen uns nicht zu sorgen, wir sollen alle Sorgen auf ihn werfen. Und ich sag dir eins, also ich zum Beispiel wäre schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. Und ich kann nicht blöd sein, weil ich bin ja Kind Gottes. Und so ist mit jedem von euch. Ihr könnt gar nicht blöd sein, weil ihr Kinder Gottes seid, weil ihr nämlich die Weisheit Gottes habt. Und ihr wisst, wenn mich was attackieren will oder angreifen will, dann nehme ich doch einfach dieses ganze Ding da, was gar nicht zu mir gehört, was mir nur mal Zeit rauben will. Weißt du, diese Umstände wollen dir nämlich deine Zeit mit Gott rauben. Die möchte dich beschäftigen, dass du gar nicht mehr dich auf Jesus konzentrierst, dass du sozusagen vergisst, dass Jesus in dir lebt und dass du dich bloß noch um die Probleme drehst. Aber du hast die Weisheit Gottes. Und deswegen nimmst du alles, was dich einfach bedrängen will, nimmst so in die Hand, weißt du, wir können das auch bildlich machen, ja? Dann nehmen wir das. Und dann werfe mir das, sage mal, Herr, ich werfe dir jetzt alle meine Sorge zu und werfe das ganz weit weg. Weißt du, und der Vater lacht. Der Vater lacht. Und weißt du, warum er lacht? Er freut sich. Er freut sich, weil du gemäß seinem Wort handelst. Weil du ihm glaubst, weil du ihm vertraust, weil du deine Sorge weit wegwirfst. Und weißt du, wenn die Sorgen weg sind, weg ist weg. Dann holen wir sie auch nicht wieder durch unsere Gedanken, sondern wir gehen einfach weiter mit unserem Herrn. Wir mähen Rasen, wie der Tobias gesagt, mit unserem Herrn. Wir waschen Auto mit unserem Herrn. Du, ich muss dir sagen, wenn ich in der Autowaschanlage stehe und warte, bis mein Auto fertig ist, da habe ich schon super Zeit mit Jesus gehabt. Da war seine Gegenwart so wunderbar da, dass ich mir gewünscht hätte, die Autowaschanlage würde nie aufhören. Weißt du, du kannst überall Gemeinschaft mit ihm haben. Beschränkst nicht nur auf zu Hause oder auf der Gottesdienst. Überall, wo du bist, ob du einkaufen gehst, ob du im Auto fährst. Weißt du, im Auto, wunderbare Zeit, Lobpreis zu machen, in Zunge zu beten. Weißt du, wir sind hungrig, hungrig nach seiner Gemeinschaft, hungrig nach ihm. Und ich schaue immer, weißt du, wo es nur ein bisschen Möglichkeit gibt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, dann spreche ich mit ihm, dann rede ich mit ihm, dann denke ich an ihm, dann danke ich an ihn. Weißt du, so dieses Hungrige, jede Sekunde, klar müssen wir auch arbeiten und unsere Arbeit auch gut. Aber weißt du, wir arbeiten mit ihm. Aber jede freie Minute, weißt du, ich fordere dich heute heraus, nutz jede freie Minute, um bewusst Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weißt du, er ist immer da, aber es geht darum, bewusst, ihn bewusst wahrzunehmen, bewusst mit ihm zu leben. Dann wird dein Leben einfach, dann wird dein Leben leicht, dann bist du glücklich. Und wenn dann irgendwann so ein Vogel kommt und sich vielleicht leicht niederlässt, weißt du, da geht das Alarmsystem vom Heiligen Geist an. Da gibt es nämlich ein Alarmsystem. Und der sagt dann, hey. Der sagt dann, hey, Marina, aufgepasst. Aufgepasst. Nix wie weg damit. Wirf's auf mich. Hey, Emma, aufgepasst. Wirf's auf mich. Weißt du, Jesus hat dich nicht alleine gelassen, sondern du hast alles, was du brauchst. Sei ausgerichtet auf ihn. Das ist das Wichtigste. Ausgerichtet. Dein Herz ausgestreckt nach ihm. Das ist das. Das ist unser Leben. Nicht ein Leben, das sich um Sorgen und Probleme dreht. Sondern ausgestreckt auf ihn. Hungrig nach seiner Gegenwart. Merkst du, wie sich seine Gegenwart verbreitet, wenn man darüber spricht? Weißt du, Jesus liebt es, wenn wir ihn suchen, wenn wir seine Gemeinschaft suchen. Er liebt es. Und wir lieben es auch, wenn seine Gegenwart da ist. Es ist so gut. Weißt du, in dem Moment erkennst du die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, es ist alles gut. Jesus hat den Sieg für dich errungen. Du bist ein Sieger. Du brauchst dich nicht mehr sorgen. Du hast alles bekommen, was du brauchst. An jedem Tag, in jeder Stunde und in jeder Sekunde bist du nie allein und hast alles, was du brauchst, weil er da ist in dir. Amen. Halleluja. Ja, eine kleine Umfrage zu Beginn. Wer vertraut unserem Herrn? Juhu! Wunderbar. Schön, schön. Andreas nicht? Warum nicht? Halleluja. Genau, und es ist immer so, vor so einem Intensivabend, da kommt dann, also sowas die letzten Male, da kommt im Laufe des Vortages die E-Mail vom Pastor, wer denn heute predigen darf. Und die kam gestern gar nicht untertags. Da dachte ich mir, weil ich muss sagen, für mich ist es schon noch so eine kleine Stresssituation, hier so zu predigen. Da dachte ich mir, okay, morgen musst du nicht. Und dann bin ich zu Hause, so zwischen 8 und 9 kam die E-Mail vom Pastor. Und ich saß in meinem Wohnzimmer und dachte mir, was soll ich sagen? Und dann, ich saß da wirklich und ich wusste nicht. Und dann plötzlich kam so, wirklich, er sprach zu mir und sagte, du vertraust mir nicht. Und es ist wirklich eingeschlagen. Und dachte ich mir, ja, ich vertraue ihm einfach nicht. Ja, ich vertraue ihm zwar oft so in so vielen Dingen in meinem Leben, aber dass ich ihm jetzt in dieser Situation, dass ich hier stehe und dann sage, okay, ich vertraue dir, dass du meinen Mund füllst mit deinen Worten, das war irgendwie nochmal was anderes. Und ich habe dann meine Augen so geschlossen und habe dann so meine Hand so im Geist so Jesus zugeschickt und habe gesagt, Herr, okay, ja, hier bin ich. Und ich habe einfach gesehen, wie Gottes Hand, so eine ganz mächtige, starke Männerhand, meine Hand genommen hat. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ja, Papa hat mich an der Hand. Ich bin nicht allein. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach einem Bibelvers. Und ich dachte mir, da gibt's doch was. Und zwar in Jesaja 41, 13 sagt nämlich Gott zu uns, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und genau das Gleiche sagt der Papa heute wirklich zu jedem von uns. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und es gibt gar keine Option oder gar keine Situation, was der Papa nicht im Griff hat, wo er uns nicht helfen kann, wo er nicht den Durchbruch hat für uns. Und das ist jetzt auch kein Gott, den wir irgendwie auf Sonntag irgendwie einkasteln, wo wir sagen, Sonntag begegnen wir ihm hier und hier machen wir Lobpreis und alles ist schön, sondern es ist ein Alltagsgott. Und er ist immer da und er hat für alle unsere Sorgen und Probleme die Lösung. Ob es jetzt eine steigende Nebenkostenrechnung ist, ob wir aus der Wohnung gekündigt worden sind, ob wir irgendwie einen Schaden am Auto haben, er hat für alles die Lösung. Und wir vertrauen ihm da einfach. Weil ich habe halt gemerkt, was passiert, wenn wir nicht vertrauen, dann kommt halt Angst. Dann kommt Angst und halt, oh, okay, ich habe jetzt Angst, dass ich hier dastehe und ich weiß, was ich sagen soll, dass ich irgendeinen Käse erzähle oder so. Ja, dann kommt die Angst, ja. Oder dann, am besten, wenn der Pastor aufhört und sagt, oh, das ist nicht, das ist im Fleisch und nicht im Geist. Und dann denkst du, oh Gott. wird er nicht machen, aber trotzdem. Also die, ja, aber dann kommen einfach Ängste. Wenn wir aus diesem Vertrauen auf Gott rausgehen, dann kommt der Teufel mit Ängsten und will uns da wirklich torpedieren. Und da will ich euch heute wirklich ermutigen. Gott greift deine Hand und er ist bei dir. Fürchte dich nicht. Er ist für dich. Immer in jeder Situation, egal was los ist. Ob es gesundheitlich ist, in der Arbeit, Finanzen, Familie. Er ist für dich. Amen. Ja, wir haben jetzt ja schon viel gehört heute. Ich wundere mich, früher ist man da mal so rumgelaufen und so. Darf man das noch? Ja. Damit Tobi auch was zu tun hat. Wir haben jetzt ja schon viel gehört heute, ne, von der Waffenrüstung über, dass Gott in uns lebt, dass Jesus in uns lebt, dass der Heilige Geist in uns eingezogen ist und ja, dass er uns an der Hand nimmt, dass er immer für uns da ist. Also das ist echt wunderbar, ne? Und das muss man sich wirklich nochmal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, ne? Weil im Wort steht ja, Jesus ist zur ganzen Fülle gebracht. Die Gottheit lebt leibhaftig in ihm. Die gesamte Gottheit lebt leibhaftig in ihm. Ne? Und wir sind mit ihm zur Fülle gebracht. Also das heißt, wir sind mit ihm letztendlich in diese Fülle der Gottheit reingekommen. Das heißt, wir sind komplett in ihm und er ist komplett in uns. Ne? Und wenn man sich das so vorstellt, Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat alles erschaffen. Er ist der Herr über allem. Ne? Er hat letztendlich mit diesen physikalischen Gesetzen auf dieser Welt gar nichts zu tun. Er hat sie erschaffen. Er steht drüber. Er steht über der Zeit. Er steht über allem, über deinem Problem, über deiner Krankheit, über was auch immer. Er steht drüber. Er steht drüber. Und du bist mit ihm zur Fülle gebracht, in seine Fülle reingebracht. Das heißt, du stehst letztendlich auch über allem. Du stehst über allem, weil du mit ihm ja, da reingeboren worden bist, ne? Du hast ja nicht mal viel dazu getan, sondern du hast einfach nur Ja zu Jesus gesagt und damit hast du alles geschenkt bekommen, ne? Alles. Es ist einfach so über dich gekommen als Geschenk, ne? Der Punkt ist jetzt aber auch, wir müssen uns das Ganze uns bewusst machen, ne? Wir müssen da reinkommen in das Ganze. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir wirklich da leben, dass er wirklich in uns ist und dass wir wirklich auch in ihm sind, dass wir mit diesen Umständen hier in dieser Welt, dass wir zwar hier sind, ne, wir können sie nicht verleugnen, weil wir sehen sie, aber wir müssen uns immer bewusst sein, wir stehen eins drüber. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass er uns mit allem zugerüstet hat, was wir brauchen. Das haben wir vorher auch schon gehört. Und jetzt liegt es an uns, die richtige Entscheidung zu treffen. Es liegt an uns, Ja zu sagen zum Wort, Ja zu sagen zum, was er uns aufs Herz gelegt hat, oder Ja zu sagen zu dieser Welt. Und dementsprechend auch schaut dann auch das Ergebnis aus, was wir bekommen in dem Ganzen. Und ich möchte uns heute einfach ermutigen, wirklich heute, wenn wir auch rausgehen, aus diesem Abend, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir morgen in die Arbeit gehen oder wo auch immer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und du kannst die richtigen Entscheidungen treffen, weil du hast den Heiligen Geist in dir. Also wenn du mal nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, dann frag den Heiligen Geist, weil er ist die Weisheit. Er hat alles, was es braucht. Er ist derjenige, wo dir Tipps gibt, er ist derjenige, wo dich führt, er ist derjenige, wo dich lenkt, ne? Und du hast letztendlich die Weisheit Gottes in dir, aber du musst sie nutzen. Du musst sie einfach nutzen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und richtige Entscheidungen kannst du aber auch schon auf Basis des Wortes treffen. Ne? Was sagt das Wort in dieser Situation? Was sagt das Wort in dieser Situation? Und ich möchte dich einfach heute wirklich so richtig ermutigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das meine ich ganz, ganz praktisch gesehen. Ne? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden siehst, der humpelt oder krank ist, na, dann lass dich nicht aufhalten durch Angst. Angst haben wir gerade gehört, ne? Ist das Gegenteil von Vertrauen. Na, dann lass dich nicht aufhalten und geh doch mal zu denen hin und sprech doch mal einfach mit ihm. Erzähl ihm kurz von Jesus, dass er dich liebt. Fang an mit ihm zu beten. Na, fang einfach an mit ihm zu beten. Ich meine, was kannst du verlieren? Im schlimmsten Fall sagt er, nein, er will das nicht. Gut, dann geh weiter. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott hat uns einen Auftrag gegeben und hat gesagt, wir sollen hinausgehen, für die Kranken beten, Kranke gesund zu machen. Wir sollen das Wort zu verkündigen. Wir sollen Tote auferwecken und Dämonen austreiben. Das hat er uns als Auftrag gegeben. Bloß ab und zu, vielleicht haben wir noch ein bisschen Menschenfurcht, wo wir dann sagen, oh nee, das können wir jetzt in der Situation nicht. Jetzt von Jesus zu erzählen, das ist jetzt überhaupt nicht angebracht. Jetzt für den Kranken zu beten, ist jetzt überhaupt nicht angebracht. Jetzt hier jemanden, was weiß ich, Almosen zu geben, ne, oder ihm aus der Not zu helfen, das ist jetzt auch nicht angebracht. Ne? Aber prüft es einfach mal, von wem kommt es nicht angebracht? Ne? Kommt es nicht angebracht für wirklich vom Heiligen Geist? Na, dann merkst du aber keine Angst. Na? Und vor allem wird der Heilige Geist nicht sagen, du sollst jetzt nichts Gutes tun, sage ich jetzt einfach, oder nicht von Jesus zu erzählen. Er würde dich nicht daran hindern, von Jesus zu erzählen. Na? Ah, und vor allem ist es Angst. Na? Wenn du merkst, oh, ich sollte jetzt für den beten, da kommt ein Anstoß von ihnen, ne? Oh, ich sollte jetzt für sie beten, ne? Sie hat irgendwas, ne? Ich sollte jetzt für sie beten. Und innen drin kommt, oh nee, was passiert, wenn ich für sie bete? Was, ne? Wenn diese Angst hochkommt, dann weißt du schon ganz genau, es ist nicht vom Heiligen Geist, ne? Der Heilige Geist hat dich eigentlich angestupft. Er hat sie sich aufleuchten lassen und hat gesagt, oh, für die solltest du jetzt eigentlich beten, die braucht's, ne? Die hat's da, ja, die freut sich darüber, die braucht dich jetzt in diesem Moment, ne? Ich will durch dich wirken. Und wenn dann aber kommt, oh nee, nee, dann ist es meistens die Angst. Ne? Und wir haben immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ne? Wir haben immer die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, für den Heiligen Geist, für das Wort Gottes und zu sagen, okay, Angst, ja, sie wird immer mal wieder kommen. Ne? Aber du musst einfach über den Schatten drüber springen und sagen, okay, Angst, weg da damit im Namen Jesus. Ich tue es jetzt einfach mal. Ich tue es jetzt einfach mal. Ne? Genauso wie mit Diensten. Ne? Oh nee, ich bin noch nicht so weit. Oh, ich kann das nicht. Oh nee, da fehlt mir noch was. Na, ich brauche erstmal das alles, was der Pastor hat. Dann kann ich jetzt in den Putzdienst gehen. Keine Ahnung. Ne? Das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen, damit ich predigen kann. Ich brauche erstmal die Salbung, was der Pastor hat, damit ich irgendeinen Dienst machen kann. Ne? Ich brauche jetzt irgendwie, brauche ich erstmal dieses Erlebnis mit was weiß ich wie vielen, die mir zusprechen, tut es jetzt. Letztendlich entscheide dich doch einfach mal dafür. Der Leib ist da, dass wir unsere Gaben reinbringen. Der Leib ist da, dass wir aktiv werden. Ne? Ich meine, wer von uns hat einen Führerschein? Ja? Okay, wie habt ihr den bekommen? Einfach so oder seid ihr mal in die Tat getreten und habt gesagt, okay, ich muss jetzt halt mal anfangen, diese Führerscheinprüfung zu machen? Ja? Also jeder, der es einfach so hat oder irgendwo mal Geld bezahlt hat, sage ich, das war jetzt nicht ganz legal. Der normale Gang ist, wir machen erstmal eine Fahrprüfung und kriegen dann den Führerschein. Oder wie bist du dazu gekommen, dass du auf einmal laufen kannst? Ne? Du hast einfach mal getan. Du hast geübt. Vielleicht hat es am Anfang nicht ganz so gut geklappt. Ne? Aber du bist wieder aufgestanden und bist weitergegangen. Genauso ist es, wenn du für Kranke heilst. Vielleicht klappt es beim ersten Mal nicht, aus welchem Grund auch immer. Das heißt noch lange nicht, dass du jetzt aufhören sollst, für Kranke zu beten. Es steht nirgends im Wort, dass es, wenn es einmal nicht geklappt hat, dass du dann aufhören sollst. Nein, es steht, du sollst einfach weitermachen. Ne? Es steht, du hast diesen Auftrag. Und wir lassen uns oft zu sehr noch von der Welt beeinflussen, vom Teufel uns Angst machen, der dann sagt, ah nee, da geht's nicht weiter. Und ich möchte euch heute wirklich ermutigen, lasst das nicht zu. Lasst das nicht zu. Schmeißt die Angst weg, auch wenn eure Seele rebelliert, auch wenn sie hoch und runter springt und wenn sie Purzelbäume macht. Ne? Lasst es nicht zu. Es hält euch auf dem Weg ab. Ne? Jeder von euch ist, glaube ich, froh, dass er heute laufen kann und sich fortbewegen kann. Jeder, der anfängt zu beten für Menschen und die werden geheilt, wird froh sein, dass er angefangen hat, es zu tun, weil es erfüllt ja nicht nur die Menschen, es erfüllt dich selber. Es gibt ja was. Ne? Jeder, dem Gott irgendwas aufs Herz gelegt hat, einen Dienst zu tun, endlich mal anzufangen. Ne? Fangt an, lasst euch nicht aufhalten. Es ist der erste Schritt, um das Reich Gottes hier auf die Erde zu bringen. Es ist der erste Schritt, die Wunder hier auf die Erde zu bringen. Deswegen, ich will euch wirklich so sehr ermutigen, fangt an, lasst euch nicht länger aufhalten. Lasst euch nicht zurückdrängen vom Teufel, sondern lasst uns wirklich aufstehen, vorangehen, den ersten Schritt tun und du wirst merken, Gott gibt dir alles, was du brauchst und du wirst den zweiten und den dritten und den vierten Schritt machen und du wirst den Himmel auf auf die Erde bringen, weil sich der Himmel, dieser Kanal immer weiter in dir aufmacht und es fließt. Amen. So, ihr habt ja noch gar kein Predigtpult hier heute Abend. Halleluja. So, Halleluja. Also, los geht's. Ha? Amen. Sag zu deinem Nachbarn, jetzt geht's los. Halleluja. Jetzt geht's los. Ja, da ist Aufbruch in der Luft. Unsere nächste Konferenz, ich habe gerade vorher noch den Text für den Flyer gemacht. Unsere nächste Konferenz jetzt Ende Februar mit Joshua Mills und Bruder Jünn heißt der Aufbruch und Herrlichkeit. Ja. Das heißt, es geht um Aufbruch. Da ist ein Aufbruch in der Luft. Ja, da ist etwas in der Luft und es ist nicht nur in der Luft, sondern eigentlich genauer gesagt, es ist in dir. Amen. Aber wir fachen uns gegenseitig darin an. Du hast es am Sonntag gehört, die Erweckungskraft Gottes ist in dir. Ja, sag mal zu deinem Nachbarn, die Erweckungskraft Gottes ist in dir. Und diese Erweckungskraft kommt mehr und mehr raus und sie bewirkt diesen Aufbruch. Halleluja. Das heißt, da liegt einiges vor dir. Hast du gehört, da von Christian jetzt gerade, da ist einiges vorbereitet für dich. Da ist einiges, was ja explodieren will um dich herum. Ja, Heilung, Befreiung, Wunder, all diese Dinge. Ja, mächtige Dinge stehen an. Halleluja. Ein mächtiges Jahr liegt vor dir. Preis den Herrn. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss einfach noch einen Bibelvers sagen, den Gott mir ganz, ganz stark für dieses Jahr einfach, ich glaube wirklich für das ganze Jahr aufs Herz gelegt hat. Aus dem letztendlich all das auch hervorkommt, dieser Aufbruch, dieser ganze, ja, diese, ich sag mal, diese Aktivität, dieses Vorwärtsgehen, diese Kühnheit, diese Klarheit, diese Inspiration auch dessen, worum es eigentlich geht. Ja. Und dieser Vers steht in Lukas 10, 42 und ihr habt ihn wahrscheinlich auch schon mal gehört, aber ich lese ihn mal in der Neues Leben Übersetzung, Lukas 10, 42, Neues Leben. Da heißt es, Jesus spricht zu Martha im Haus von Lazarus und Maria und er sagt, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Ja, wir haben es vorher gehört, Astrid hat gesagt, was wir mit diesen Kleinigkeiten machen. Ja? Okay. Ja. Weißt du, Herr, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Und wovon ist die Rede? Was hatte Maria erkannt, was sie getan hat im Gegensatz zu Martha? Du kannst es in den Versen vorher lesen. Sie saß einfach zu den Füßen von Jesus und hat ihm zugehört. Das heißt, sie ist einfach vor Jesus zur Ruhe gekommen, innerlich zur Ruhe gekommen und hat von ihm empfangen. Und ich glaube, wisst ihr, ich glaube, es gibt nichts, was so wichtig ist, auch gerade für dieses kommende Jahr. Weißt du, wenn du denkst, was in der Welt für Geister von Unfrieden unterwegs sind und Verwirrung und Durcheinander und ja, und nicht nur Unfrieden, sondern auch Ablenkung, ja, Geschäftigkeit ohne Ende und Tun und Machen und Rödeln und Stress und was weiß ich, all diese Geister sind in der Welt unterwegs und deswegen glaube ich, es ist so wichtig wie nie zuvor, dass wir uns wirklich diesen Ruhepol am Herzen Gottes ganz, ganz fest bauen und ganz, ganz fest einbauen, auch in unseren Tagesablauf, ja, und dass wir wirklich lernen, aus dieser Ruhe vor Gott und in Gott herauszuleben. Amen. Ich glaube, das ist wichtiger als alles andere. Weißt du, ich glaube, mehr als alles andere facht oder wird auch die Kraft Gottes in deinem Leben, die Erweckungskraft, die Power, die Zeichen, die Wunder und so weiter, angefacht aus diesem Ort der Ruhe heraus. Ja, ich habe es ja schon mal öfters auch erzählt, den Bericht von einem Mann Gottes, mit dem ich mich auch mal unterhalten habe, der noch die Linsa, wie heißt sie, Gordon Lindsay hieß der Mann, Frieda Lindsay, so hieß sie, die Frau, genau. Gordon Lindsay ist der Mann, Frieda Lindsay die Frau. Und die hatten ganz, ganz viele in den 50er Jahren, ganz, ganz viele von den ganz starken Wunderdienern bei sich zu Hause gehabt. Also Branham und Coe und Oral Roberts und so, also diese ganzen starken, wirklich starken Wunderwirker. Viele von denen hatten bei denen zu Hause übernachtet. Dieser Mann Gottes, mit dem ich da gesprochen habe, der fragte die Frieda Lindsay dann und sagte, und kannst du einfach aus dem heraus, dass du alle diese Wunderwirker beobachtet hast, kannst du mir da einen Schlüssel sagen? Was war ihr Geheimnis? Warum haben sie in dieser starken Kraft der Wunder, in dieser starken Erweckungskraft wirklich gewirkt, in dieser Power? Ich meine, du kannst heute noch die Videos sehen von diesen Männern Gottes, wie es da abging in den Hallen und die Leute sind aufgestanden aus den Rollstühlen und von den Tragen und was weiß ich, war so eine starke Power im Raum. Und er hat sie gefragt, ja, was kannst du sagen? Kannst du mir einen Tipp geben? Was war der Schlüssel im Leben dieser Menschen? Und sie hat wie aus der Pistole geschossen, hat sie gesagt. Ruhe. Ruhe. Zeiten der Ruhe vor Gott und in Gott. Das konnte sie bei all denen beobachten. Das war das gemeinsame Charakteristikum all dieser Männer Gottes war, dass sie es gelernt hatten, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Dass sie es gelernt hatten, wirklich Zeit mit Gott auszusondern bei all der Geschäftigkeit, die ja um sie herum war. Ich meine, da war so viel los. Ja. Ich meine, je mehr wir erleben, dass die Menschen um uns herum gezogen werden von Jesus, umso mehr werden wir zu tun haben, automatisch. Ja. Ja, die ganzen Leute betreuen, die sich bekehren, die ganzen Kranken heilen. Ja. Ich meine, Jesus hätte kaum eine ruhige Minute gehabt, wenn er sie sich nicht gesucht hätte. Ja. Aber es heißt ja, auch von Jesus heißt es ja, ne, nachdem er die ganzen Wunder gewirkt hat und sie ihn immer noch gedrängt haben und gesagt haben, heil noch den und noch den und noch den und noch den. Dann hat er irgendwann mal gesagt, so, jetzt muss ich auf den Berg. Und wenn es nachts war. Ja, aber er hat sich immer irgendeine Zeit gesucht, um auf den Berg oder sonst irgendwo hinzugehen, wo er Ruhe hatte und wo er wirklich in dieser Gemeinschaft mit Gott zur Ruhe kommen konnte. Ja. Und genau das ist, was wir auch brauchen. Amen. Was du brauchst, was du immer wieder neu brauchst. Aus diesem Ort heraus kommt alles hervor. Die größte Power, sage ich mal, die größten Durchbrüche, die größte Frucht, die größten Erfolge, all das kommt maximal hervor aus den intensivsten, tiefsten Zeiten der Ruhe in Gott. Ja? Wie hat Jesus gesagt? Eines aber ist wirklich wichtig. Doch nur eines ist wirklich wichtig. Halleluja. Weil, wie ich am Sonntag gepredigt habe, in Jesus ist ja alles schon da. Wir müssen es nur anzapfen. Wie zapfst du es an? Nicht nur, indem du rumgehst und immer so machst. Ja. Ist auch gut, wenn du dir das immer mal wieder bewusst machst und sagst, jawohl, ich zapf die Kraft Gottes an. Aber du zapfst es ganz stark an, wirklich an diesem Ort der Ruhe, an diesem Ort vor Jesus und mit Jesus. Ja. Die zweite Bibelstelle, die dazu passt, ist Matthäus 22, Vers 37. Und da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ja, das heißt, diese Liebesbeziehung zu Jesus, diese Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater, diese Liebesbeziehung zum Heiligen Geist ist das erste und wichtigste. Und dann hat er weiter gesagt, ein weiteres aber ist genauso wichtig. Und ich sag mal in Klammer, und geht aus dem ersten hervor. Ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, aus der Zeit, in der wir ausgerichtet sind auf ihm, aus der Zeit, in der wir wirklich zur Ruhe kommen in ihm und Gemeinschaft haben mit ihm, aus dieser Zeit heraus wird wiederum Liebe uns erfüllen, auch für die Menschen um uns herum. Da kommt ganz neu eine Zuteilung von Liebe für die Menschen um uns herum. Ich meine, Römer 5, Vers 5 heißt es ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Ja, sie ist ja da, aber sie muss uns immer wieder bewusst werden. Sie muss immer wieder, ja, sie muss sich immer wieder setteln in unserem Herzen. Unser Herz, es muss immer wieder neu, wirklich das anzapfen. Einfach diese Dimension der Liebe Gottes für die Menschen um uns herum. Und das passiert aus dieser Zeit mit Gott. Ja, diese Zeit mit Gott ist die Quelle letztendlich dieses ewigen Flusses der Liebe. Ja, ich habe es am Sonntag, hatte ich Johannes 4, 14, was heißt, eine Quelle, die ins ewige Leben quillt. Ja. Eine beständige Quelle der Liebe. Eine beständige Quelle der Kraft, der wunderwirkenden Kraft auch. Eine beständige Quelle der Freude. Ja. Halleluja. Amen. Und das ist eben auch ganz wichtig, es ist auch eine beständige Quelle des Friedens. In ihm ist vollkommener Friede, mitten im größten Sturm. Und ich glaube, das brauchen wir dieses kommende Jahr. Ja, vollkommener Friede. Weißt du, wir müssen diesen Ort finden, wo wir einfach in vollkommenen Frieden hineinkommen. Und ich sage dir, das geht nur aus ihm heraus. Du kannst irgendwas einreden, kannst sagen, ja, jetzt habe ich Frieden. Aber weißt du, dieser tiefe Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der kommt nur daher, dass du vor ihm zur Ruhe kommst. Weißt du, Jesus hat den Sturm gestillt. Warum konnte Jesus den Sturm stillen? Das ist eine ganz interessante Lektion. Warum konnte Jesus den Sturm stillen und Petrus und Johannes und Jakobus konnten es nicht? Warum? Ganz einfach, weil der Unterschied zwischen Jesus und den anderen war, der Sturm war nicht in Jesus. In Jesus war kein Sturm. Jesus war frei vom Sturm. Das kannst du daran sehen, dass er geschlafen hat mitten im Sturm. Ich meine, wenn es ein Zeichen für perfekten Frieden gibt, dann das. Ne? Amen. Ja. Jesus war frei vom Sturm und deswegen hatte er Autorität über den Sturm. Das ist ein geistliches Prinzip, ein Grundprinzip. Du hast nur Autorität über das, wovon du frei bist. Also wo du drüber stehst. Ja. Jesus hatte Autorität über den Sturm, weil der Sturm keine Autorität über ihn hatte. Sondern weil in ihm ein Friede war, selbst mitten im Sturm. Und Jesus möchte dir wirklich vollkommene Autorität geben, auch in diesem kommenden Jahr. Vollkommene Autorität über all die Umstände, die dir begegnen. Über all die Situationen, die dir begegnen. Über all das, was von außen an dich rankommt. Über all die Geister, über all das, was im Luftraum schwirrt. Er möchte dir Autorität geben und er gibt sie dir aus diesem Ort, ich sag mal, aus dieser sturmfreien Zone heraus. Halleluja. Sag mal, sturmfreie Zone. Du musst dir das klar machen. In Gott gibt es immer und unter allen Umständen und zu jedem Zeitpunkt eine sturmfreie Zone. Also wir glauben manchmal zu schnell den Lügen und denken, naja, klar, in meinem Leben sind gerade einige Turbulenzen. Ich bin momentan nicht in einer sturmfreien Zone. Ja, momentan geht es bei mir nicht, weil bla bla bla. Aber ich sage, das ist eine Lüge. Wenn Jesus mitten im Sturm schlafen konnte, und ich meine, das war kein kleiner Sturm, der Sturm auf dem See Genezareth. Ne? Ich meine, dass das Boot kurz vorm Kentern war und so. Die Stürme, sagen auch die Meteorologen, die Stürme auf dem See Genezareth, das ist ja kein kleines Gewässerchen, sondern das können schon gewaltige Stürme sein. Ne? Also da hat es echt gebraust und gerauscht und was ist immer. Ich meine, das ist schon geradezu übernatürlich, da schlafen zu können. Ja? Da würdest du normalerweise selbst, also rein körperlich überhaupt da zu schlafen. Ich glaube ja eigentlich, dass er sogar... Ich glaube, dass er nicht nur geschlafen hat, sondern ich glaube, dass er, und es ist auch das griechische Wort, gibt es auch her, das da steht für schlafen. Ich glaube, dass er wirklich einfach, in Trance war, also entrückt war, geistlich auf einer anderen Ebene war. Ja. Einfach so, also es gibt ja auch manchmal, wenn Leute wirklich so in richtige Trance kommen, ja, also eine göttliche Trance, das hat man, zum Beispiel gab es im Mittelalter gab es einige bekannte Nonnen und Mönche, die ganz, ganz stark das praktiziert haben. Und da war es dann so, wenn die in diesen Zustand gekommen sind, dann konnten die anderen, die konnten sie pieksen mit allen möglichen Geräten und so weiter und die haben überhaupt nicht reagiert, ja, weil die einfach vollkommen weg waren. Ja. Du konntest da alles um die rum machen. Ja. Du konntest fast alles mit denen machen, die haben einfach nicht reagiert, ja, weil sie einfach weg waren. Und ich glaube, so war es bei Jesus. Er war einfach in einer anderen Dimension. Aber weißt du, diese Dimension, in der Jesus da war, diese Dimension ist ja für jeden von uns zur Verfügung. Und wenn wir vor ihm zur Ruhe kommen, dann kannst du einfach niemals mehr glauben, dass es da nicht diesen Ort des Friedens gibt. Sondern in ihm ist immer und zu jedem Zeitpunkt ein perfekter Ort des Friedens. Und Gott möchte dich an diesem Ort zu Hause sein lassen. Und Gott möchte dich immer wieder an diesen Ort bringen. Vielleicht ist es manchmal so, dass du im Alltag nicht immer diesen Frieden so spürst. Aber glaub nie der Lüge, dass dieser Ort nicht da ist. Du musst nur dahin kommen. Du musst nur einfach dich hinsetzen und das tun, was wirklich wichtig ist. Nämlich dir Zeit nehmen und sagen, Herr, hier bin ich. Und jetzt komme ich zur Ruhe in dir. Ja, du preist ihn und du lobst ihn und du proklamierst auch und du betest. Und dann kommst du in ihm zur Ruhe. Halleluja. Komm, lass uns einfach mal unsere Augen schließen zusammen. Halleluja, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diesen Ort für jeden Einzelnen von uns hast, Herr. Danke, Herr, dass es einen Ort gibt von vollkommener Sturmfreiheit, Herr. Und danke, dass dieser Ort für uns zugänglich ist. Danke, dass dieser Ort in dir ist, Jesus. Danke, Jesus, dass du diesen Ort für uns vorbereitet hast. So wie es heißt im Hebräer 4, da bleibt noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Das heißt, Gott hat sie für uns bereitet. Und Jesus, ich bete einfach, Herr, dass du jeden Einzelnen, auch der zuschaut über Livestream oder online, Herr, ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich immer wieder an diesen Ort ziehst, Herr, dass du jeden Einzelnen immer wieder an diesen Ort führst, Herr, dass du uns das ganz tief in unser Herz legst, ja, wir sind keine Marthas, die sich Sorgen machen um alle Kleinigkeiten, sondern wir sind Marias, die ihr Herz zur Ruhe bringen, vor dir sitzen, vor dir sind, in dir sind und von dir hören, von dir empfangen, von dir nehmen, uns von dir inspirieren lassen, Herr. Und Herr, von dort aus kommt die Power hervor. Von dort aus kommt die Wunderkraft hervor, kommt die Erweckungskraft hervor, kommt die Kühnheit hervor, Menschen von Jesus zu erzählen. Von dort aus kommt wirklich der Durchschlag hervor, kommt die Autorität hervor, auf Schlangen und Skorpione zu treten, alle Kraft des Feindes. Halleluja. Von dort aus kommt die Freude hervor. Von dort aus kommt einfach die Erweckungskraft hervor, die überall um uns herum wirklich das Leben Gottes anfacht, Herr. Halleluja. Von diesem Ort in dir, Herr. Von diesem Ort in Liebe zu dir, in Liebe von dir, erfüllt von dir, Halleluja, durchdrungen von dir, Herr, von dort kommt es hervor. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr, wir lieben dich, Herr. Ja, wir sagen, wir lieben dich. Sag ihm einfach mal, ich liebe dich, Jesus. Das ist das erste Gebot, sagt er, ihn zu lieben von deinem ganzen Herzen her. Das heißt, ihm die Priorität in deinem Leben zu geben, ihn die Nummer eins sein zu lassen, ihn einfach vor all die Beschäftigungen und all die Erledigungen stellen und sagen, Herr, ich komme zu dir und ich berg mich in dir und ich habe diese Zeit in dir und mit dir und von dort her gehe ich los. Halleluja. Danke, Jesus, wirklich für den Aufbruch, der da ist im Geist, Herr, dass wir aufbrechen zusammen an neue Ufer, dass wir mitten in dieser Zeit, wo Finsternis die Erde bedeckt und dunkel die Völkerschaften, Herr, dass wir die Herrlichkeit Gottes ausbreiten wie nie zuvor, Herr, verbreiten wie nie zuvor, Herr, die Erweckungskraft Gottes austeilen wie nie zuvor, Herr, die Wunder Gottes weitergeben wie nie zuvor, Herr, Heilung, Zeichen und machtvolle Taten, Herr. Danke, Jesus, dass es hervorkommt aus deinen Söhnen und Töchtern, Herr. Und danke, Herr, dass es hervorkommt von diesem Ort in dir, Herr. Von diesem Ort des Friedens, Herr. Von diesem Ort, wo wir einfach vor dir sind, Herr. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, dass du wirklich durch deinen Heiligen Geist jeden Einzelnen von uns immer wieder neu ermutigst und auch anstupst und anstößt und wirklich uns die Disziplin gibst, wirklich dieses eine, was wirklich nötig ist, Herr, ja, wirklich in unser Leben zu integrieren, Herr. Danke, Jesus, dafür. Danke, Herr. Danke, dass du uns anstößt durch deinen Geist, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns ermutigst, dass du uns immer wieder hinziehst, wirklich zur Brust von Jesus, Herr. Oh, unser Ohr an das Herz von Jesus zu legen, Herr. Danke, Herr. Von dort her wollen wir diese Welt verändern. Direkt vom Herzen Gottes. Direkt mit dem Ohr am Herzen Gottes, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, sag mal zu deinem Nachbarn, du übernatürlicher Weltveränderer. Halleluja. Vom Herzen Gottes her. Halleluja. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern vom Herzen Gottes her veränderst du diese Welt. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen. Amen. Amen.